Maya. Wir lebten und leben in einer trügerischen Welt, wo bereits niemand weiß, wer ist wer, und wenn man mit einer bestimmten Person spricht, ob wir das mit der echten oder mit jemandem, der nicht existiert, machen. Heute wird die Duplikation von einer wissenschaftlichen Elite zu Diensten einer satanischen Minderheit, welche die Welt kontrolliert, nachgeahmt. Dazu verfügen sie über ihren Archetyp des Golem. So ist alles Illusion, ist Maya, wie die Hindus die Realität nennen. Ohne Zweifel, der Avatar verlor den Krieg nicht, er gewann ihn verlierend, und er sagte das: Wenn ich diesen Krieg materiell verliere, werden die Dämonen die Welt zerstören. Und die Erde befindet sich an den Toren zu ihrem Ende. Wir, die welche für den Mythos und die Legende des letzten Avatar kämpften, wir erwarten aufmerksam den Galopp von Sleipnir, das weiße Pferd und seinen Reiter, welcher mit seinem Feuerschwert auf die Abgründe von Muspelheim schlägt, auf die Dämonen, welche dieses Universum vergiftet haben.